Der myanmarische Verlag Mit Tarmo gab zum Tag der Sonne, Geburtstag von Genossen Kim Il-sung, den Rechenschaftsbericht des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, den der verehrte Marschall Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag erstattete, in Broschüre heraus.